Doppel-S. Ich bin nicht real, ich bin doppel-echt. Du willst flown wie ich, Doppel-Des. Ich baller dich Bastard nieder, so wie die Doppel-S. Fick deine Emma auf ihrem Doppelbett. Ich bin der König aus dem Süden, so wie T.I.P. Sie wollen mich ficken, aber B.I.E. Ich dreh dir deine Türe ein, so wie B.I.G. Du hast Geld, à la G.I.B. Komm auf mein G.I.G. Ich zeige dir Pisser, ich bin C.B.C. Ich überzeuge dich von D.I.E. Es ist, als stemmen meine Worte alle unter einem E.I.D. Du wirst erkennen, dass ich je nie geh. Das hier ist D.I.C. K, das hier ist B. K, ich komme für dein Hab und Gut, nimm mir dein E. K, Bitch, ich bin D. A, Junge, ich bin D.E.R. Der dich durchlässt, D.D.R. Alla, bei euch geht was, bei B geht mehr. Ihr gebt mein rein, Donau, B geht mehr. Ihr check, ich übernehm. Das ist offiziell eingetragen, mein Freund, das ist GBR. Mann, ich sag dir, was ist, was hier draußen so geht. Besser mach mir noch dick, du wirst locker zerlebt. Mann, ich sag dir, was ist, was hier draußen so geht. Besser mach mir noch dick, du wirst locker zerlebt. Und ihr seid AMA, Maserati-Flow, 300 km/h. Testo-Rap, das hier ist wie ANA. Pumpt es, das ist zu krank, KZH. Ruf den D.O.K., okay, weil du in der Minute K.O. gehst. Ich mach dich T.O.T., Rapper klingt mehr nach K.O.T. Battle, ich fülle ein paar OPs. Hinterlasse Rapper blutig und nass wie ein paar OBs. Frisch aus der Fotze, gefickt wie ne H.O.E. Ho, das hier ist Stoff für dein K.O.P. F, mein Flow's dick wie mein A.U.T. Oh, echt? Und ihr seid G's? Ne, eher G's. Homos, ihr tickt Keys? Ne, eher G's. Yeah, ich mach euch weg für Deutschrap, Techno. Boys, ihr wollt Beef? Ne, eher AIDS. Ich zeig euch, wie man es macht. Lasst euch vornehm vorgehen, wie man es macht. Bitches, ihr könnt euch AB sprechen. Nach der Niederlage weinet auf mein AB sprechen. Mann, ich sag dir, was ist, was hier draußen so geht. Besser mach nicht auf dick. Besser mach nicht auf dick. Du wirst locker zerlebt.